die kleine Palme. Eine kleine Palme wuchs ganz prächtig am Rande einer Oase. Eines Tages kam ein böser Mann. Er sah die kleine Palme und ihm fiel auf, wie kräftig und schön sie war. Er wurde wütend, dass diese kleine Palme so prächtig war, so viel schöner als die Palmen in seinem Garten. Dir werd ich's zeigen, dachte der Mann, nahm einen großen und schweren Stein und hob ihn in die Krone der kleinen Palme. Mal sehen, wie groß du jetzt wirst. Schadenfroh lachte er und suchte das Weite. Als die kleine Palme versuchte, den Stein abzuschütteln, gelang es ihr nicht. Sie war verzweifelt. Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone schütteln konnte, blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Wurzeln immer tiefer in den Sand vorzudringen, um besseren Halt zu finden und nicht unter der Last des Steins zusammenzubrechen. Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser, und trotz der Last in der Krone wuchs sie zur kräftigsten und höchsten Palme der Oase heran. Nach ein paar Jahren kam der böse Mann zurück und wollte in seiner Schadenfreude sehen, wie verkrüppelt die Palme gewachsen sei. Aber er fand keinen verkrüppelten Baum. Plötzlich bog sich die größte und kräftigste Palme der Oase zu ihm herunter und sagte: »Danke für den Stein, den du mir damals in die Krone gelegt hast. Deine Last hat mich stark gemacht.«